Where do we go from here? Im Frühjahr 2023 saß ich in einem Büro unweit der Frankfurter Paulskirche. Draußen schob sich die Fülle einer finanzstarken Stadt durch die Straßen. Ich erklärte dem Verleger Markus J. Karsten und ein paar Leuten aus dem Team des Westend Verlags mein Konzept. Zum Abschluss schüttelte mir Karsten die Hand und kündigte einen Vertragsentwurf an. Der Weg zurück zum Bahnhof fühlte sich leicht an, aber nicht unbeschwert, und führte am Schauspiel Frankfurt vorbei. Neonrosa knallte von dessen Wand ein Plakat durch das Häusergrau. »Where do we go from here?« fragten fette Lettern in Grellgelb, ein neues Theaterstück. Die Begegnung schien mir bedeutungsschwanger zu sein. Denn wo dieser, wo mein Weg auch hinführen würde, fragte auch ich mich jetzt. Ein Buch gegen die Mafia zu schreiben, konnte ein Leben schließlich ganz schön verändern. Im Zug postete ich das Bild auf Instagram, wie sich das bei trivialen und profunden Welterkenntnissen eben gehört. Fortan pendelte ich zwischen der Freude, endlich all diese Rechercheergebnisse aufschreiben zu dürfen, und der Furcht vor unangenehmen Konsequenzen. Schon damals hatte ich vor, über ein Ermittlungsverfahren zu schreiben, das Quo Vadis betitelt worden war, zu Deutsch »Wo gehst du hin?« Das war insofern sinnig, wie es die Wege aufdecken sollte, über die Kokain in großen Teilen Bayerns an den Mann und die Frau kamen. Ende 2015 hatte die Staatsanwaltschaft München I das Verfahren auf das Gleis gebracht. Mehrere Ermittlungsverfahren sind in Quo Vadis eingeflossen. Rund 30 Personen nahmen die Ermittler in den Blick. Ein Großteil von ihnen Gastwirte, darunter auch Lebensmittelhändler und das, was man landläufig als Promi-Wirt oder Luxus-Italiener bezeichnet. Seit Ende 2015 war viel Zeit vergangen. 8 Jahre sind für ein Ermittlungsverfahren eine halbe Ewigkeit, aber offenbar nicht genug, um es abzuschließen oder einzustellen. Denn nach wie vor ist jemand bei der Staatsanwaltschaft dafür zuständig. Und das ist nicht gut. Denn es ist heikel, über laufende Verfahren zu berichten. Es wäre schlimm, wenn Ermittlungen wegen meiner Veröffentlichung keine Ergebnisse brächten. Ich beruhigte mich. Die gewonnenen Informationen waren an eine Vielzahl von Personen weitergereicht worden. Noch dazu hatten im Laufe der Jahre locker mehr als 100 Beamtinnen und Beamte mitgearbeitet. Die Sorge, dass die Gegenseite davon erfahren könnte, war wohl überholt. Über Wochen hatten Spezialkräfte einen kleinen Lastwagen quer durch Bayern verfolgt. Autobahn Richtung Süden, Autobahn Richtung Norden. Nahe der österreichischen Grenze beobachteten die Kräfte dann ein wundersames Geschehen. Die 2 Männer hielten an einer Abfahrt an, ein Fahrzeug nach dem anderen fuhr heran, jemand stieg aus, holte eine Stiege Tomaten ab und übergab einen Umschlag. Zitat: »Der Umschlag war direkt viel zu dick für Tomaten«, sagte eine Ermittlerin. Die merkwürdige Szenerie dauerte 10-20 Minuten, dann startete der Lastwagen den Motor und fuhr weiter. Zitat: »Es war ein Fehler gewesen, in dem Moment nicht zuzuschlagen«, knurrte ein Ermittler. In der Tat, bei einer späteren Kontrolle in Oberbayern schlugen die Spürhunde zwar an, der Wagen war kontaminiert, die Kräfte entdeckten sogar ein Geheimfach, nur kein Kokain. Den Wagen kann man sich noch heute anschauen, auf Facebook inklusive rot leuchtender Tomaten. »Heute sind wir mit dieser Ladung in München«, steht auf Italienisch daneben. Die Ermittler beobachteten außerdem Menschen, die mit Rollkoffern aus Lebensmittelläden kamen. Sie fanden Verbindungen zur Großmarkthalle, spürten eine Garage auf, die sie für den Lagerraum der Drogen hielten. Sie listeten eine Menge Kontakte auf und immer neue Gastwirte. Sie bemerkten, wie manche Restaurantbesitzer Aufpasser einsetzten, um Observationskräfte abzuschrecken, entdeckten abgeschirmte Bereiche in manchen Lokalen mit Wachpersonal. Telefone wurden abgehört. Ganz am Rande erwähnt, hörten die Ermittler so auch vom Fahrer Rummeniges. Italienische Kollegen von der Nationalen Antimafia-Staatsanwaltschaft sowie in Catanzaro wurden in das Verfahren mit einbezogen. Staatsanwälte reisten nach München, der Austausch funktionierte. Schließlich ergaben sich auch enge Verbindungen zwischen Zielpersonen in München und Leuten aus Stuttgart. Mario Lutini und Luigi Assiolo hatten beide Kontakt zu einer zentralen Figur des Verfahrens. Einmal soll Lutini, in Begleitung von Bodyguards, dem Wirt einen Sack Äpfel mitgebracht haben, wohl ein symbolisches Geschenk, dass die Ernte jetzt da sei. Derselbe Wirt hatte Assiolo auch um die Aufnahme in die Società gebeten. Im Italienischen kann das Unternehmen bedeuten oder auch im 'Ndrangheta-Jargon den höhergestellten Teil eines Lokale. Trotzdem stehen die Ermittlerinnen und Ermittler noch immer mit leeren Händen da. Ein Beamter sagte verbittert, dass es auch Behinderungen der Arbeit gegeben habe. Zitat: Das Große und Ganze durfte nicht rauskommen. Where do we go from here? Ich wusste nicht, dass man auf diese Wendung auch zurückgreift, wenn man sagen möchte, und jetzt? Das renommierte Collins-Wörterbuch sagt, wer Where do we go from here sagt, fragt, was als nächstes getan werden soll. In der Regel, weil ein Problem nicht auf zufriedenstellende Art gelöst worden ist.